Megahertz. Am 26. Oktober 2013 lud die Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI, kurz AAS, zum One-Day-Meeting ins Kongresszentrum nach Ulm ein. Zu diesem Anlass haben wir uns für ein Interview mit Erich von Däniken, dem bekannten Autor und Paläo-SETI-Forscher, getroffen. Das Interview führte Caleb Hauser. Was haben altertümliche Artefakte und Hieroglyphen mit Dingen wie UFOs und Außerirdischen zu tun? Im ersten Moment nicht viel, könnte man denken. Doch wenn man sich genauer damit beschäftigt, dann erkennt man plötzlich einen Zusammenhang. Einer, der das seit ganz, ganz langer Zeit schon tut, ist kein geringerer als Erich von Däniken. Wir freuen uns, dass wir ihn hier und heute im Kongresszentrum Ulm bei uns empfangen dürfen. Herzlichen Dank und willkommen, Erich von Däniken. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit überhaupt genommen haben, uns Rede und Antwort zu stehen und dass wir heute Ihr Gast sein dürfen. Herr von Däniken, ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass wir Ihnen in Ihnen durchaus eine Autorenlegende mit mehr als 65 Millionen verkaufter Bücher in 32 Sprachen bei uns haben, ungeachtet der Kritik, die viele an Ihnen geübt haben und auch immer das immer noch tun. Aber angesichts der Kürze der Zeit ist es leider nicht möglich, alle Themenfelder zu behandeln, mit denen Sie sich beschäftigen. Dazu müsste das Interview dann den ganzen Tag über dauern. Doch zunächst mal, ich glaube, das interessiert unsere Hörer ganz brennend. Wie kam es denn dazu, dass Sie schon in Ihrer Zeit auf dem Gymnasium in Fribourg im Üchtland, und das ist, glaube ich, die Grenze zwischen französischer und deutscher Schweiz, mit Dingen wie Archäologie, Raumfahrt, Elektronik oder Molekularbiologie beschäftigt haben. Was war konkret dafür der Auslöser? Ich stamme aus einer sehr katholischen Familie. Und dieses Gymnasium in Fribourg war ein Jesuiteninternat. So, ich war 6 Jahre in einer Jesuitenschule. Und ich hatte als Knabe einen wunderbaren Glauben an den lieben Gott. Ich habe übrigens den lieben Gott nie verloren, auch heute nicht, nur die Ansicht hat geändert. Der liebe Gott meiner Jugendzeit musste ein paar minimale Eigenschaften haben, zum Beispiel, Gott ist allgegenwärtig. Gott braucht also kein Fahrzeug, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Oder Gott ist zeitlos, steht außerhalb der Zeit. Ein lieber Gott, der Experimente machen muss und muss zuerst mal die Resultate abwarten, das kann nicht Gott sein. Nun hatten wir in diesem Gymnasium immer wieder Passagen aus dem Alten Testament zu übersetzen, von einer Sprache in die andere. Und da stiegen plötzlich Zweifel in mir hoch. So, ich war 16-jährig. Da liest man zum Beispiel beim Propheten Hesekiel im Alten Testament, dass der ein Fahrzeug beschreibt, das aus den Wolken herniederfährt. Er beschreibt die Felgen, die Räder, die Beine, beschreibt sie sogar als Metallbeine. Und er beschreibt nicht nur wie in einer Vision, was er sieht, sondern auch noch, was er hört. Er vergleicht den Lärm mit dem Getöse eines Heerlagers, mit dem Rauschen und Donnern vieler Wasser. Jetzt hatte ich plötzlich Zweifel als 16-Jähriger und sage meinem Professor, das kann doch nicht der liebe Gott sein. Der liebe Gott braucht doch kein Fahrzeug. Zudem, der liebe Gott manifestiert sich nicht auf diese Weise. Und er meinte, ja, du bist ein dummer Junge. Der Prophet Hesekiel, der hat eine Vision gehabt. Der hat den lieben Gott auf dem Thronwagen sitzen sehen. Und ich meinte halt, mein lieber Gott braucht keinen Thronwagen. So, es kamen Zweifel. Und ich wollte ganz einfach wissen, ob andere Völker im Altertum auch so komische Geschichten haben, wie wir sie aus der christlichen und jüdischen Tradition kennen. Und so habe ich angefangen, die Entstehungsgeschichten der alten Religionen zu lesen. Das war der Startpunkt für das, was später aus mir geworden ist. Sie sind ja gelernter Hotelier, Herr von Däniken, und waren, wenn ich richtig informiert bin, bis etwa Mitte der 70er Jahre in diesem Bereich auch sogar tätig aktiv. Und 1968 erschien Ihr erstes Buch Erinnerungen an die Zukunft, das später dann auch verfilmt wurde. Und es wurde trotz zahlreicher erster Absagen schließlich doch ein Bestseller. Und für die, die es nicht kennen, können Sie das ganz kurz beschreiben, worum es da geht? Also zum einen, ich komme aus einer Familie der Gastronomie. Und nach dem Gymnasium habe ich zuerst mal eine Kellnerlehre gemacht, bin dann sehr, sehr schnell in der Gastronomie die Treppe hochgestolpert, weil ich halt ein paar Sprachen konnte. Und als ich mein erstes Buch schrieb, war ich tatsächlich Direktor eines Hotels in Davos in der Schweiz. Schau, die Grundidee war folgende. Vor vielen, vielen Jahrtausenden, zu einem Zeitpunkt, als unsere Vorfahren Steinzeitleute waren, da landeten mal Außerirdische. Unsere Vorfahren hatten keine Ahnung von der Technologie, sie wussten nichts von Außerirdischen und sie glaubten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. Wir alle wissen, es gibt keine Götter. Aber das ändert nichts dran, so ist es nun mal überliefert in den Mythologien, zum Teil auch in den großen alten Religionen. Diese sogenannten oder angeblichen Götter verhielten sich vermutlich so, wie sich heute Ethnologen benehmen würden. Sie haben ein paar Stämme studiert, ein paar Sprachen gelernt, haben ein paar Hinweise, ein paar Ratschläge gegeben und sind dann irgendwann wieder verschwunden. Allerdings mit dem Versprechen einer späteren Wiederkunft. Sie würden irgendwann wiederkehren. So, das ist die Grundidee meines Erstlingsbuches Erinnerungen an die Zukunft. Das leitet mich automatisch an die nächste Frage. Ein wichtiger Begriff, der so auch wie ein roter Faden durch Ihre Werke und Aussagen immer wieder vorkommt, ist der Begriff Präastronautik, den wir ja auch bei den Vorträgen hier und heute bei der AS-Gesellschaft auch heute gehört haben. Ist das tatsächlich der zentrale Schlüssel zum Verständnis dessen, was Sie insgesamt versuchen zu erklären? Richtig. Es ist irgendwie irreführend, das Wort Präastronautik. Mit Prä meint man immer früher. Und Astronautik war also frühere, Flugfahrt. Es gibt einen eher wissenschaftlichen Begriff, der nennt sich Paläoseti. Das Wort Seti, S-E-T-I, das schreibt man immer in vier Großbuchstaben, ist in der Astronomie ein fester Begriff, steht für Search for Extraterrestrial Intelligence, die Suche nach außerirdischer Intelligenz. So, wenn man das, was ich betreibe, mit einem wissenschaftlichen Terminus bekleiden möchte, würde man sagen Paläoseti und nicht Präastronautik. Dahinter steckt sie ganz einfach die Idee, dass wir früher besucht worden sind von Außerirdischen. Sie sind auf keinen Fall ein reiner Ufologe, in Anführungsstriche. Das ist ja eher ein verschwörungstheoretischer Begriff von Uninformierten, sage ich jetzt mal etwas böse. Und erst recht kein Esoteriker. Was genau sind Sie? Wie würden Sie Ihre Arbeit letzten Endes beschreiben? Ach Gott, ich bin einer, der Indizien sucht. Die Idee habe ich vorhin klar gemacht. Außerirdische waren da. Also muss die nächste Frage lauten, wenn es so ist, wie kann man das belegen? Haben unsere Vorfahren, die das erlebt haben, die dabei waren, haben die darüber geschrieben? Gibt es alte Texte? Wie ist das eingewandert, vielleicht in die Religionen, ins Denken? Man muss sich fragen, haben diese Außerirdischen irgendwas zurückgelassen? Ich meine Gegenstände. Gibt es da irgendwelche Indizien, was Handfestes und so weiter? So, die Arbeitsweise ist eine, man sucht nach Indizien, welche diese Grundidee unterstützen können. Und man versucht natürlich, das Ganze populär zu machen, zu veröffentlichen. Mal angenommen, es ist so, wie Sie es sagen, dass wir also schon seit Jahrtausenden, vielleicht auch möglicherweise sogar schon 10 oder 100.000 von Jahren von außerirdischen Zivilisationen Besuch haben. Fangen wir vielleicht mal am besten bei dem Zeitpunkt an, ab dem das theoretisch denkbar wäre oder möglich wäre. Und ich spreche jetzt von der, Sie können sich sicherlich denken, von der sumerischen Schöpfungsgeschichte. Ja. Die alten Sumerer lebten ja im Zweistromland am Zusammenfluss von Euphrat und Tigris, also im Süden des heutigen Irak. Und sie waren schon vor Jahrtausenden womöglich die ersten, die eine echte Hochkultur hatten, mit Mathematik, Astronomie, Literatur, Medizin und auch einer Keilschrift. Und da gibt es ja die berühmten Atrahasis-Tafeln, die nichts Geringeres besagen, als dass der heutige moderne Mensch, also der Homo sapiens, vor rund 280.000 Jahren, bitte korrigieren Sie mich, wenn das falsch sein sollte, das Ergebnis einer genetischen Kreuzung war letzten Endes. Und zwar zwischen den sogenannten Anunnaki, also den vom Himmel herabgestiegenen, wörtlich übersetzt, und dem damals auf der Erde lebenden Vorläufer des Menschen, vermutlich der Homo erectus. Meine Frage, wer waren denn die Anunnaki und was wollten sie hier auf der Erde? Also in Sumer hat es begonnen und nicht nur die Legenden, die man aus dem Sumerischen kennt, Keilschrifttext etc., die Sumerer waren auch die ersten, die sogenannte Kleinstdenkmäler gemacht haben, nämlich Rollsiegel. Das waren so Siegel, die konnte man abrollen und auf den Rollsiegeln sieht man fliegende Wesen. Man sieht Menschen mit Flügeln, man sieht diese Verbindungen vom Himmel zur Erde, von Fremden zu uns Menschen. Nun haben wir einen Streitpunkt aufgegriffen, also die Anunnaki haben den ersten Menschen erst gemacht. In verschiedenen alten Texten, inklusive der Bibel, lesen wir, dass die Götter die Menschen nach ihrem Ebenbilde geschaffen habe. So, wenn man das wörtlich nimmt, wären wir eigentlich Ableger von einem anderen System. Man lernt auch in verschiedenen Texten, wiederum auch in der Bibel, dass es gefallene Engel gegeben haben soll. Sehr, sehr ausführlich über diese gefallenen Engel schreibt der Prophet Henoch. Jetzt haben wir auf der anderen Seite den Historiker Herodot. Herodot, ein Grieche, der so rund 400 vor Christus, Herodot war lange Zeit in Ägypten, hat über Ägypten geschrieben, zwei Bücher. Und er schreibt unter anderem, er sei in Theben gewesen. Theben ist das heutige Luxor. Dort hätten ihm die Priester 241 Statuen gezeigt, Steinstatuen, eine neben der anderen. Novizen hätten Schlitten hinter sich hergezogen und auf den Schlitten waren Papyrusrollen. Der Oberpriester habe immer wieder eine Rolle aufgemacht und habe zu jeder dieser 241 Statuen einen kurzen Kommentar gegeben. Am Ende sagte der Oberpriester zum Henoch, diese 241 Statuen entsprechen 11.340 Jahren. Damals seien die Götter vom Firmament unter den Menschen gewesen. Seither seien sie nicht mehr gekommen. 11.340 Jahre. Unsere klassische Ägyptologie gesteht solche Daten nicht zu. Die klassische Ägyptologie sagt also im besten Fall, wenn wir großzügig sind, 3000 vor Christus begann es, aber nicht 11.340 Jahre. Zudem, Herodot hat die Aussage ich runde ab, 2,5 Jahrtausenden gemacht, so die müssten wir noch dazu zählen von heute. So, da hätten wir eine Diskrepanz mit dem Sumerischen, mit dem Anunnakis. Dort reden sie von über 200.000 Jahren. Herodot sagt rund 14.000 Jahre ab heute. Aber alle sagen, ob nun die Anunnaki, die Sumerer oder Herodot, es waren himmlische Wesen, die hier niedergestiegen sind. Ob Bibel oder Tibet oder Buch Henoch, überall ist dasselbe. Bei Henoch übrigens sind die gefallenen Engel keine Engel, sondern schlicht und einfach Meuterer. Sie meuterten gegen den Kommandanten eines Mutterraumschiffs, haben Sex betrieben mit Menschengeschlechtern. Jetzt sind wir ein klein bisschen vom Thema abgekommen. Ich weiß, dass wir Produkte der Evolution sind. Wir haben einen evolutionären Background. Aber eben nicht nur. Zur Evolution kam eine gezielte künstliche Mutation. Das haben diese Anunnaki gemacht, laut sumerischen Texten. Und es macht auch Sinn heute. Gezielte Mutation. Unsere Genetiker kennen heute die DNS, Desoxyribonukleinsäure. Und man kennt die ganzen Basenreihenfolge, wo der gläserne Mensch ist quasi da. Jetzt weiß man zum Beispiel, was ist zuständig für blonde Haare oder für blaue Augen. Jetzt muss man nur das betreffende Genom auswechseln, also die Basenreihenfolge im Molekül. Und dann verpflanzt man das veränderte Molekül ins Ei, in die Gebärmutter eines, oder in Sperma, in die Gebärmutter eines Weibchens. Das Weibchen wird einem Kind das Leben schenken. Das Kind hat selbstverständlich die Evolution, also Rückenmark, Wirbel, Knochenbau etc., Unempfindlichkeit, Abwehrkräfte und so weiter. Aber dank der gezielten künstlichen Mutation hat das Kind jetzt zusätzlich noch einige Erbanlagen, die der Rest der Familie nicht haben. Und das ist beschrieben in den alten sumerischen Texten. Natürlich nicht mit den modernen Worten, die ich jetzt brauche. Aber genau das ist passiert. So, wir sind Produkte der Evolution, aber nicht nur. Irgendwann kam ein Eingriff von außen dazu, zur Evolution. Das leitet mich automatisch weiter an zur nächsten Frage. Ist Ihnen der Name Svante Paabo bekannt? Das ist ein schwedischer Professor und Paläogenetiker und heutiger Leiter des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie. Dieser Svante Paabo hat Ende der 90er Jahre eine Studie herausgegeben, eine genetische Studie. Er hat alle Menschenrassen untersucht und hat bei diesen Menschenrassen spezielle Abweichungen der DNA, der Mitochondrien-DNA untersucht und hat gesagt, aufgrund seiner Studie, er kam also zu dem Ergebnis, dass der moderne Mensch, der Homo sapiens, nicht älter sein kann als 270.000 Jahre. Sehr interessant. Hat dieser Mann seinen Job noch? Dieser Mann ist nach wie vor heute dieser Leiter des Max-Planck-Instituts in Leipzig. Und er sagt also, diese Abweichung der mitochondrialen DNA kann, also wie gesagt, kommt er zu dem Schluss, dass der moderne Mensch, der Homo sapiens, nicht älter als 270.000 Jahre alt sein kann. Ich habe das auch gelesen in einem alten PM-Magazin. Soweit mir bekannt ist, war das 1997. Und ich glaube auch nicht, dass er das in der Zwischenzeit in irgendeiner Weise verworfen hat. Also Ihnen war das noch nicht bekannt, diese Studie? Nein, also mir sagt der Name nichts. Könnten Sie sich vorstellen, dass man so etwas schon etwas weit gefasst als Art wissenschaftliche Bestätigung der sumerischen Schöpfungsgeschichte, sofern wir sie jetzt gerade erörtert haben, betrachten könnte? Ganz bestimmt. Wenn Sie sagen, der Mann ist Direktor des Max-Planck-Instituts und hat was beruflich mit Genetik zu tun, dann arbeitet er sauber, dann arbeitet er wissenschaftlich sauber, dann kann er seine Behauptung auch belegen. Und das ist dann eine wissenschaftliche Bestätigung von sumerischen Schriften. Was sagen Sie in diesem Zusammenhang dazu, dass es bis heute im Prinzip kein wissenschaftlich nachvollziehbares Bindeglied gibt, das eine natürliche Evolution des Homo sapiens vollständig, ich sage ausdrücklich vollständig, erklären könnte? Also damit meine ich jetzt dieses berühmte Missing Link. Es kommen alle paar Jahre wieder neue Missing Links auf den Markt. Neue Knochen, neue Köpfe und so weiter. In der aktuellen Ausgabe des Spiegel ist wieder so ein Fall, wo man sagt, das wirft die Anthropologie auf den Haufen. Es stimmt wieder alles nicht. Ich glaube, solange wir Anthropologie betreiben, also Abstammungslehre, nur mit Hilfe von Knochen werden wir dauernd Widersprüche haben. So wie wir es nur auf genetische Art und Weise machen, da müssen die Genetiker, weil die Resultate immer dieselben sind, früher oder später sich einig werden, es hat etwas stattgefunden, was nicht auf natürlichem Wege der Evolution zustande kam. Und dann haben wir den Beweis. Der kommt, der Beweis für die Paläoceti-Hypothese, der Beweis dafür, dass vor Jahrtausenden Außerirdische da sind, der Beweis, den werden die Genetiker liefern, da bin ich überzeugt. Jetzt haben wir, glaube ich, das haben Sie schon beantwortet, diese Frage, dass sozusagen dass diese Geschichte mit Ezechiel, dass man die sumerische Schöpfungsgeschichte quasi auch als Vorläufer der biblischen Genesis betrachten kann. Wenn es so ist, dann müssten ja quasi die Auslegung der Bibel heute in vielerlei Hinsicht überprüft und korrigiert werden. Wie sehen Sie das? Das ist leider tatsächlich so. Wir haben eine Bibel und die Juden haben eine Tora und das Alte Testament, die Christlichen, die Gläubigen, die meinen, das ist das Wort Gottes. Das ist alles nicht das Wort Gottes. Das ist ein Sammelsurium von verschiedenen Texten, die zusammengetragen wurden zu verschiedenen Zeiten, geschrieben von verschiedenen Autoren und da ist ein Durcheinander da drin. Ob schon einiges in der ersten Person, in der Ich-Form, also Hesekiel zum Beispiel schreibt in der ersten Person, niedergeschrieben ist, anderes ist in der dritten Person niedergeschrieben. Aber das Ganze ist ein Wirrwarr. Die Bibel ist überhaupt nicht Gottes Wort. Also da glauben wir einen Unsinn. Aber die Bibel enthält immer wieder Kerne aus viel älteren Überlieferungen. Wenn ich mich an die Moses-Geschichte erinnere, da lesen wir in der Bibel zum Beispiel, dass Moses, also die Mutter von Moses, den Jungen in ein Körbchen getan hat und das Körbchen sei den Euphrat runtergelaufen oder den Nil. Und dann habe ich eine Pharaonentochter, das Kind aus dem Körbchen, aus dem Nil oder dem Wasser getan. Die ganze Geschichte trifft schon auf einen früheren sumerischen König zu. So, man hat Dinge ganz einfach geklaut oder übernommen. Oder die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Das steht in so vielen alten Texten. Oder eben die herniedergefallenen Engel, die abgefallenen Engel. Henoch schreibt ausführlich darüber. Henoch nennt sogar die Namen. So, ich werde oft kritisiert und auch zu Recht. Man sagt dann oft, ja, der hat ja nichts in der Hand für seine Außerirdischen. I'm sorry, ich kenne sogar die Namen der Außerirdischen. Ich kenne die Namen der Meuterer, weil Henoch sie alle aufzählt. Da frage ich manchmal den Kritikern gegenüber, ihr wisst einfach zu wenig darüber. Ihr argumentiert aus dem Bauch raus, das, was hier geboten wird, ist unlogisch, es kann keine Außerirdischen geben, wenn schon, sind sie nicht menschenähnlich, die können die Distanzen nicht überbrücken, das Übrige zeigt, aber ihr seid die, die zu wenig wisst, nicht wir. Ich kenne die andere Seite der Archäologie oder der Religionsinterpretation, aber ich kenne zusätzlich noch unsere Seite. Die Gegenseite kennt nur ihre Seite, es ist dasselbe. Und das bringt mich genau jetzt zu den zentralen Punkten, mit denen Sie sich im Laufe Ihres Lebens immer wieder beschäftigt haben. Beispiel Bau der Pyramiden von Gizeh, die Steinfiguren der Osterinsel, Stonehenge in England oder auch die berühmten Linien von Nazca in der Wüste von Peru. Was macht Sie da so sicher, dass all diese Dinge grundsätzlich im Zusammenhang mit außerirdischen Zivilisationen gesehen werden müssen? Es gibt für jede Entwicklung, das Wort Entwicklung sagt es schon, eine Evolution. Also Steinzeitmenschen können nicht plötzlich über Nacht perfekt mit Steinen umgehen. Das ist ein langer Entwicklungsprozess. Der Mensch lernt zuerst mal, wie er mit einer Lanze, mit einem Speer das wilde Tier auf Distanz halten kann. Dann entdeckt er irgendwie Steinschleuder und den Pfeil und den Bogen. Und dann merkt er, dass man Steine, kleinere Steine vor den Höhleneingang legen kann, da die Viecher nicht reinkommen. Etc. Irgendwann merken die Leute, dass es härtere und weniger harte Steine gibt, dass man die bearbeiten und schleifen kann. Ein langer Prozess. Und dann kommen sie an die harten Steine ran, zum Beispiel an Granit oder Diorit. Und dann ist das Transportproblem zu lösen. So, die schweren Lasten von bis zu 80 oder 100 Tonnen, wie transportiert man die? Wie lässt man die genau auf ein Gegenstück runter, Zentimeter genau, etc.? So, das ist ein evolutionärer, langer Prozess. Evolution, Entwicklungsgeschichte dauert seine Zeit. Beispiel Pyramide. Inzwischen wissen wir, dass es in der großen Pyramide über einen Kilometer Gänge, Korridore und Räume gibt. Gänge, in die man gar nicht rein kann, weil sie nur etwa 15 cm Seitenlänge haben. Und all das ist Planung von allem Anfang an. Der Herr Cheops, sein Vater Snorfu, kam schnurstracks aus der Steinzeit. Es fehlt die Evolution der Technologie für die Ingenieurleistung, diese Gänge und Korridore zu planen. Du musst sie vorher planen, bevor du die Pyramide baust. Man hat hier so einen Dummkopf mir gesagt, ja, die haben die Pyramide aufgestellt und hinterher haben sie halt Gänge rausgemeißelt. Vergiss es, bei 14 cm Seitenlänge kommt auch kein Lilliputaner mehr rein. Und die Schächte sind bis zu 60 und 70 Kilometer lang. Und sie sind so angelegt, dass erst eine Hightech-Gesellschaft, also wir, haben können. Alle vorhergehenden Gesellschaften hätten gar keine Möglichkeiten gehabt, in diese Räume reinzugehen. Wir können es dank Roboter. So, das ist alles unsagbar raffiniert. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Henoch noch kennt und den mit der Pyramide verknüpft, da gibt es alte arabische Historiker, zum Beispiel der Al-Mas'udi, der schreibt, das Arabiens berühmter Geograf und Historiker, der schreibt, die große Pyramide sei von einem König gebaut worden, der hieß Saurit. Aber Saurit sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Und er schwafelt nicht, er zählt alle Vorfahren von Henoch auf. Henoch ist der 7. Patriarch vor der Flut. So, der arabische Historiker, und da gibt es mehrere, Al-Makrizi schreibt dasselbe. Unsere Archäologie sagt, es war Cheops. Cheops soll laut Herodot ein Tyrann gewesen sein. Wenn Cheops dieses gigantische Bauwerk hingestellt hätte, müsste es wimmeln von Inschriften zu Ehren des Tyrannen. Es ist nicht vereinbar, dass ein Tyrann anonym bleibt. Der ist stolz, ich hab's gemacht. Aber die große Pyramide ist die totale Anonymität, nicht eine einzige mickrige Inschrift, die passt zu Cheops wie die Faust aufs Auge. Jetzt kommt Henoch. Die alten Araber sagen, Saurit hat die Pyramide gebaut, Saurit ist derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Henoch wird von Außerirdischen hochgenommen ins Firmament. Ich könnte die ganze Geschichte jetzt erzählen. Sie diktieren ihm Bücher, er lernt ihre Sprache und bevor Henoch geht, verlässt er die Erde mit einem feurigen Wagen, übergibt er die Bücher seinem Sohn Methusalem. Dass Methusalem der Sohn von Henoch ist, weiß man auch aus der Bibel und aus den Schriftrollen vom Toten Meer. Übergibt sie seinem Sohn mit der Bemerkung, hebe diese Schriften sorgfältig auf für die Geschlechter nach der Flut. Jetzt hat man die große Pyramide mit Kilometergängen, Räumen, an die niemand rankommt. Henoch hat die Bücher seinem Sohn übergeben mit der Verpflichtung, sie aufzuheben für die Generationen nach der Flut. Und alte Araber sagen, Saurit, der Erbauer, sei derselbe, den Henoch war. Jetzt gibt sich ein Zusammenhang. Jetzt frage ich mich, finden wir in der großen Pyramide vielleicht die Bücher des Herrn Henoch so gut verpackt, dass ihnen nichts antun konnte über 14.000 Jahre? Eines Tages stehen wir da und haben diese Schriften und die sind so angelegt, dass wir selbstverständlich lesen können. Das Entzifferungsproblem haben wir immer gelöst. Was machen wir dann? Unsere Religionen, kannst du sagen, ade, es war alles falsch. Die Bibel war falsch, alle alten heiligen Schriften, aus denen große Religionen geworden sind, sind falsch. Nur etwas bleibt am Ende der Kette. Das, was wir Gott nennen. Man verliert den lieben Gott oder die Schöpfung nicht. Wenn ich jetzt unterstelle, okay, wir sind von Außerirdischen besucht worden und die Außerirdischen haben die junge Menschheit beeinflusst, dann ist die nächste Frage, und woher kamen die Außerirdischen? Jetzt kann man sagen, die sind wieder von anderen Außerirdischen infiziert worden. Ja, und die anderen. Irgendwann ist man dann am Ende der Fahnenstange, wird klein und sagt respektvoll mit der Religion, hier ist Schöpfung. Man verliert den lieben Gott nicht, wenn man sich mit Außerirdischen auseinandersetzt. Denken Sie, dass man bei den Pyramiden in Ägypten, bei der Pyramide von Gizeh beispielsweise, oder vielleicht sogar direkt unter der Sphinx, das Wissen, von dem Sie gerade gesprochen haben, dieses verborgene Wissen, möglicherweise in der Zukunft noch findet? Ist es überhaupt möglich, da zu forschen, anhand dessen, dass die ägyptischen Behörden das möglicherweise für längere Zeit noch verbieten? Jetzt muss ich einen kleinen Umweg machen, wir kommen aber genau zum Punkt. In Amerika gibt es eine Religion, die heißen die Mormonen. Und die Mormonen, das Buch Mormon, die Bibel der Mormonen, ist nicht nur ein Werk, das der Gründer der Mormonen, der Joseph Smith, vor rund 150 Jahren geschrieben hat. Das Buch Mormon enthält viele uralte Texte. Und die uralten Texte sind auch im vorderen Orient entstanden, was wir heute vorderen Orient nennen, Ägypten etc. Und einer dieser alten Herren im Buch Mormon heißt Nephi. Nephi beschreibt, wie ein Fahrzeug vom Himmel her niederfährt, wie ein fremder Gott ihm den Auftrag gibt, das und das zu machen, etc. etc. Und dieser fremde Gott, in Anführungszeichen, für mich ein Ausdruck, sagt dem Nephi, alle diese Schriften werden ans Tageslicht kommen. Sie werden ans Tageslicht kommen in einer Zukunft und niemand kann etwas dagegen machen. Es wird so sein, als ob Tote zu den Menschen reden. Und dann sagt er noch, es wird dann sein, wenn die Menschen von überall auf der Erde hören von Erdbeben, Kriegsgerüchten, Unruhen unter den Völkern, Feuersbrünsten etc., dann werden diese Schriften alle zum Vorschein kommen. Jetzt leben wir in einer Zeit der Technologien. Eine derartige Prophezeiung dieses Nephi hätte vor 100 Jahren nicht den geringsten Sinn gemacht. Vor 100 Jahren gab es keine globalen Kommunikationsmittel. Die Menschen hätten nicht erfahren von Kriegsgerüchten in fernen Ländern, von Erdbeben etc. So, es passt auf die heutige Zeit. Wir leben gleichzeitig im Zeitalter des Klimawandels. Wurscht, was jetzt die Ursache des Klimawandels ist und was die negativen Begriffe sind. Es gibt vielleicht auch was Positives. Jetzt schmilzt also Eis in der Arktis. Und plötzlich kommt aus dem Eis heraus ein Bauwerk oder eine Pyramide. Und wir können nichts dagegen machen. Unsere Flugzeuge sehen sie. Die denken, was machen wir dann? Jetzt ist ein uraltes Bauwerk da und wir wissen, das Eis war jetzt doch über 10.000 Jahre da. Also muss das Bauwerk älter sein. Es kommt ans Tageslicht, auch wenn es die ägyptischen Behörden oder religiöse Gemeinschaften immer wieder versuchen, das zu verhindern. Am Schluss haben sie keine Chance. Die Außerirdischen, die dafür gesorgt haben, dass diese Schriften gemacht worden sind, die wussten, wie die Menschen reagieren in Jahrtausenden. Wir sind ja Ableger von ihrem System. Die kennen unsere Gedankenwelt. Die wissen, dass es Repressionen geben wird und Versuche, das alles zu unterdrücken. Und sie haben es so gemacht, dass die Gegenseite keine Chance hat. Das dauert nicht mehr allzu lange. Gerade in Südamerika soll es Tempelanlagen geben, deren Steine so aussehen, als könnten sie nur mit einem modernen Laser bearbeitet worden sein und die so schwer sind, dass sie selbst von modernsten Transportmitteln, das hatten Sie ja auch schon angedeutet, heute nicht auf einen hohen Berg hätten gebracht werden können. Diese Steine sind auch heute sogar noch so passgenau, dass noch nicht mal eine Scheckkarte teilweise dazwischen passt. Und es gibt auch prähistorische Baumaterialien, von denen jedenfalls ich gehört habe, mit Metalllegierungen, von denen das Metall von tausenden Kilometern herbeitransportiert worden sein muss. Wie kann man so etwas erklären? Vor vielen Jahrtausenden, ich wiederhole mich nur ganz kurz, landeten mal Außerirdische. Jetzt nehmen wir an, die Außerirdischen hätten sich ähnlich benommen, wie sich heute Ethnologen benehmen. Unsere heutigen Ethnologen haben Messgeräte im Rucksack, sie haben Kameras, sie haben Aufnahmegeräte etc. Die damaligen außerirdischen Ethnologen hatten auch irgendwelche Technologien. Jetzt wollten sie nicht dauernd ihren ganzen Krempel rumschleppen, an den Rucksäcken oder wo immer, und haben deshalb da und dort ein Basislager errichtet. Ein Basislager, wo sie ihre wertvollen Sachen deponieren können, wo es geschützt ist vor Menschen, vor wilden Tieren, vor Witterungseinflüssen etc. Jetzt landen wir im Hochland von Bolivien. Dort gibt es einen Ort, der heißt Puma Punku. Die Eingeborenen dort, das gibt schriftliche Überlieferungen aus der Zeit der Spanier, die sagen alle, wir haben das nicht gebaut. Normalerweise ist ein Herrscher, ein Inka-Herrscher, stolz auf die Leistungen seines Volkes. Und er sagt, das haben wir gemacht, schon damals waren wir so weit mit der Technologie. Nein, der Inka-Herrscher und die Eingeborenen sagen, wir waren das nicht. Es waren die Götter, die vom Firmament gestiegen sind und sie haben diesen Bau in einer einzigen Nacht gemacht. Mit moderner Technologie kann ich mir das vorstellen, dass sie von irgendwoher, von irgendwelchen Steinbrüchen, mit ihren Lasten, Helikopter oder was immer die haben an Technologie, was weiß ich, einen 800-Tonnen-Block hinschleppen, hinpflanzen und sie wissen genau, Menschen können dem nichts anhaben mit ihren Steinzeitwerkzeugen, Tiere auch nicht und unsere Sachen sind sicher während der Zeit, wie wir hier das Basislager haben. So, es gibt auf dem Globus 2, 3 solche Punkte, die nicht irdischer Technologie sind, aber irdisches Material verwenden. Was übrigens völlig normal ist, wenn wir auf dem Mond bauen oder auf dem Mars demnächst, schleppen wir nicht von der Erde Stahlträger und Eisenträger und irgendwas darauf. Das ist immer eine Frage des Gewichtes. Aber wir haben die Werkzeuge, wir haben Sprengstoff, wir verwenden das einheimische Material. Auch dort finden wir harten Stein. Wir wissen, wie man es raussprengt, wie man schleift, poliert etc. Aber von der Erde her nehmen wir nichts mit, sodass diese Bauwerke aus Stein sind und nicht aus irgendwelchen außerirdischen Kunststoff. Stört mich überhaupt nicht, ist der normale Fall. Kommen wir zu Phänomenen aus der neueren Zeit. Sie kennen ja, brauche ich Ihnen ja sicherlich nicht zu sagen, der berühmte Roswell-Zwischenfall, bei dem 1947 ein Raumfahrzeug, das angeblich nicht von dieser Erde stammen soll, in der Wüste von New Mexico abstürzte, mitsamt Insassen, die übrigens angeblich nicht alle tot waren. Sprich, dass also heute noch von denen welche leben sollen. Dort fand der Farmer McBrazel auf seiner Ranch Trümmerteile, auf denen er Schriftzeichen, altertümliche Schriftzeichen gesehen haben will, die an ägyptische Hieroglyphen erinnern. Was ist Ihnen darüber bekannt? Die ganze Roswell-Geschichte, die kenne ich berufshalber. Und grundsätzlich war ich vorerst etwa 20, 30 Jahre immer dagegen. Ich habe gedacht, das ist ja so ein UFO-Fall, die erzählt einen Blödsinn, das kann nicht stimmen. Und wie halt die Amerikaner sind, die Amerikaner haben immer wieder bestimmte Jahresfeste. Und der Roswell-Fall war 1947, so 50 Jahre später war 1997. Und die Stadt Roswell hat einen Kongress organisiert. Und die wollten mich unbedingt als Referenten dort haben. Und ich wollte ja nicht, ich bin dann trotzdem hingegangen. Und am anderen Tag nach meinem Vortrag haben die Stadtväter von Roswell mich zu einem Mittagessen eingeladen. Und da waren 4 ältere Herren dabei. Und jeder der 4 älteren Herren war vor 50 Jahren, 50 Jahre jünger, einer war damals 16-jährig gewesen, und die sind alle am Absturzort gewesen und haben mir alle erzählt, was damals passiert ist. Und der eine ältere Herr war der Sohn eines Zahnarztes inzwischen, der war seinerzeit 16. Er sagt, sie sind rausgegangen, sein Papa mit einem Pickup, und er sei drin gewesen, und sie hätten mit der Taschenlampe rumgezündet, und sie hätten immer wieder so etwas wie Folien gefunden. Die hätten ausgesehen wie heutige Alufolien, aber damals gab es keine Alufolien. Und er habe ein paar mitgenommen und ein paar andere Sachen auf den Pickup gelegt. Und erst 2 Tage später sei der Sheriff gekommen mit einem fremden Mann, in fremder Begleitung, und hätte gesagt, das Zeug sei gefährlich, es sei Gift dran und man könnte daran sterben, sie müssten wirklich alles mitnehmen. Und dann habe er, damals 16-Jähriger, noch gesagt, ja, und wenn es nicht giftig ist, kriegen wir dann wieder was. Selbstverständlich, Junge, kriegst alles wieder. Nie wieder irgendwas gekriegt. So, diese 4 älteren Herren haben mich überzeugt, in Roswell, die Geschichte stimmt. Die Behörde hat uns etwas vorgegaukelt. Alle paar Jahre kamen sie mit neuen faulen Ausreden. Da ist was passiert, und das, was passiert ist, hatte was mit Außerirdischen zu tun. Und was uns das Militär erzählte, sie hätten Flakers abgeworfen und Dummies, das ist alles dummes Zeug. Es entstimmt nicht den Realitäten der Augenzeugen von damals. Weiß man denn in der Zwischenzeit ein bisschen was darüber, was das für Hieroglyphen waren? Nein, ich habe nie mehr was darüber gelesen über Hieroglyphen. Der britische Forscher Milton Wainwright, ein Molekularbiologe von der Universität Sheffield, ist davon überzeugt, halten Sie sich fest, mit seinem Team erstmals lebendige außerirdische Mikroorganismen gefunden zu haben. Im Wissenschaftsmagazin Journal of Cosmology wurde Wainwright vor kurzem sogar damit zitiert, man müsse die Lehrbücher umschreiben, wenn ein zweiter Test, den er noch vorhatte, im Oktober zu machen, auch zu diesem Ergebnis kommt. Es geht dabei um Partikel, in die diese Organismen eingeschlossen waren und die mit einem Forschungsballon in rund 27 Kilometern Höhe, also den äußersten Bereichen der Erdatmosphäre, gefunden worden sein sollen. Und er sagt weiter, diese Partikel sollen unmöglich von der Erde stammen, denn sie seien zu groß und zu schwer, um von der Erde in solche Höhen geschwebt worden zu sein. Das hätte nur ein gewaltiger Vulkanausbruch machen können. Er glaubt, also Wainwright wird weiter zitiert, man sei überzeugt, dass kontinuierlich fremdes Leben aus dem All zur Erde komme und das Leben sich nicht auf unseren Planeten beschränke. Der Typ hat selbstverständlich recht. Das ist ganz genauso, nur der wurde gleich kritisiert von seinen eigenen Wissenschaftskollegen. Die wollen einfach nicht wahrhaben, dass es da draußen Leben gibt. Wir haben immer noch diesen Dünkel, wir sind etwas Einzigartiges im Universum, nur uns gibt es. Auf unserem Planeten war die Temperatur so, dass sich Leben entwickeln konnte, tralala und tralala. Man will einfach nicht zugeben, dass es außerirdisches Leben gibt. Und die Phalanx, die gegen diesen Wissenschaftler aufgestanden ist, ist eine Schande. Der hat vollkommen recht. Es wimmelt von Leben da draußen. Und tagtäglich regnet es von kosmischem Staub auf die Erde. Und darunter können auch Bakterien und Viren und Lebensformen sein, die wir gar nicht kennen, die vielleicht hier auf der Erde bestimmte Krankheiten auslösen, bis wir dann merken, was wir dagegen tun können. So, ich bin auf Seite von diesem Mann. Aber der wird natürlich von allen anderen Kollegen angeschossen. Schade. Kommen wir nun, Erich von Däniken, zu einigen weiteren spektakulären Meldungen der jüngsten Zeit. Da wäre zum einen mal die sogenannte Dachbodenmumie von Diepholz in Niedersachsen zu nennen. Da wurden sie selbst im Fokus mal eben schnell zum Alien-Forscher degradiert, aber mal ungeachtet dieser journalistischen Fehlleistungen haben sie gesagt, es könne sich dabei, also zunächst gesagt, es könne sich um ein Mischwesen handeln, halb Mensch, halb Tier, sofern die Presseberichte stimmen. Und dass es sich dabei um einen Knaben mit Dämonengesicht handle und Belege dafür gäbe es in der ägyptischen Literatur. Und der Bild-Zeitung haben sie gesagt, die Computertomograph-Aufnahmen der Knochen hätten nicht zu dessen Schädel gepasst, was sie stutzig gemacht habe. Mittlerweile weiß man auch warum, weil Teile der Mumie wohl nicht echt waren, bis auf den Schädel. Aber dieser Schädel soll wohl 2000 Jahre alt sein. Haben Sie da trotzdem nach wie vor die Vermutung, dass es sich hierbei um ein Mischwesen handelt? Hier ist von der Bild-Zeitung leider einiges durcheinandergebracht worden. Zum einen, ich habe diese Mumie nie gesehen. Da hat mir eine Dame angerufen von der Bild-Zeitung und hat mir erzählt, man habe diese Mumie gefunden irgendwo im Estrich. Und die Mumie sei nicht normal, weil die Halswirbel seien anders etc. Sie wusste nichts von irgendwas Künstlichem oder Kunststoff und so weiter. Und dann habe ich ihr gefragt, ob sie jemals etwas gehört habe von Mischwesen. Sie hatte keine Ahnung, was Mischwesen sind. Und da habe ich ungefähr eine halbe Stunde lang erklärt, dass es Mischwesen in der antiken Literatur gibt. Zum Beispiel der ägyptische Priester und Historiker Maneto schreibt über Mischwesen. Manetos Werke sind zwar verschollen, der größere Teil, aber der Kirchenfürst Eusebius von Caesarea hat viele Passagen aus Manetos Werken, Manetos Chronikern, übernommen und schreibt auf anderthalb Seiten über die Mischwesen. Die Götter hätten Mischwesen gemacht und er zählt sie auf. Sie hätten gemacht Menschen mit Flügeln, Krokodile mit Fischschwänzen, Menschen mit Fischschwänzen, Stiere mit Menschenköpfen, Löwen mit Menschenköpfen etc. zählt der Eusebius, der Kirchenfürst, auf und bezieht sich auf Maneto und sagt dann auch, die Stuckateure hätten solche Mischwesen dargestellt in Stein und die gibt's ja. Ich meine, der Sphinx, die Sphinx, das Sphinx ist letztlich ein Mischwesen. In Luxor wimmelt es von Sphinxen aller Art. So all das habe ich dieser Dame von Bild erzählt. Und sie hat es irgendwie durcheinander gebracht und eine Schlagzeile daraus gemacht. Ich hätte gesagt, das sei ein Mischwesen. So, das ist ein Missverständnis, so war das nicht. Und auf die Bild-Zeitung bezog sich dann auch Fokus. Die haben mich nie gefragt. So kommen solche Irrtümer halt zustande. Welche Funktionen haben diese Mischwesen oder sollen diese Mischwesen gehabt haben? Ich bin überzeugt, dass vor Jahrtausenden mal Außerirdische da waren. Jetzt sind die in einem Mutterraumschiff. So ein Mutterraumschiff, das kann Jahrhunderte unterwegs sein. Man muss sich das vorstellen wie ein Ozeandampfer. Da gibt es verschiedene Kabinen und Restaurants und Swimmingpools etc. Das ist alles vernünftig so. Jetzt kommen die auf einen Planeten Erde. Der Planet Erde hat eine bestimmte Distanz von der Sonne. Andere Planeten sind ein bisschen weiter weg von ihrer Sonne. Es ist vielleicht kälter. Oder sie sind näher, es könnte noch heißer sein. Ich meine, bei uns zum Beispiel Venus hat eine Oberflächentemperatur von 520 Grad. So, es gibt Planeten, die sind von der Anziehungskraft her giftiger oder weniger giftiger als wir. Auf dem Mond könnten wir riesige Sprünge machen mit unseren Lippen, mit unseren Muskeln. Auf dem Jupiter würden wir gleich zu breit zerquetscht. So, eine solche, ich sage es mal, raumfahrende Spezies kommt auf die Erde, verhält sich wie Ethnologen, studiert die Menschen und sieht die Tiere. Zum Beispiel ein Krokodil hat einen Schuppenpanzer, döst am Nil. Sie haben den Eindruck, das Tier muss irgendwie eine Genetik haben, die Hitze unempfindlich macht. Dann sehen Sie ein anderes Tier, den Löwen. Und der Löwe setzt zum Sprung an und jagt eine Gazelle. Oder der Löwe hat Muskelkraft etc. Jetzt sagen die sich, wieso mischen wir jetzt die Hitzeunempfindlichkeit des einen Tieres mit dem Schuppenpanzer, nicht mit der Muskelkraft des anderen? Der Zweck ist der Einsatz auf einem anderen Planeten, wo andere Temperaturen oder Gravitationsverhältnisse sind. Jetzt machen sie eine Reihe von Mischwesen, sagen den Menschen, diese Viecher dürft ihr nicht jagen, nicht töten, nicht aufessen. Wir haben sie gemacht, das sind unsere Geschöpfe, wir haben sie geschaffen, um zu beobachten. Nach der Beobachtungsphase, wenn die Ethnologen wieder in ihr Mutterraumschiff gehen, müssen sie keine Mischwesen mitnehmen. Alles Blödsinn. Alles, was sie brauchen, ist ein klein bisschen DNS. Und dann lassen sie die Kreaturen neu entstehen in der betreffenden Welt, wo sie geeignet sind für die Temperatur. Das war der Zweck für die Mischwesengeschichterei. Übrigens, nachdem dann diese Außerirdischen gingen, lebten natürlich immer noch ein paar Mischwesen auf der Erde herum. Die Menschen hatten immer noch das göttliche Gebot, wir dürfen den Viechern nichts tun. Also haben sie gewartet, bis diese Viecher auf natürliche Weise abgedankt sind. Und dann haben sie sie zerschlagen, die Knochen zerschlagen, in riesige Sarkophage getan, in Saqqara, schmierigen schwarzen Asphalt obendrauf und einen 40-Tonnen-Deckel, damit diese Monster niemals wiedergeboren werden. Alle anderen Lebensformen in Ägypten hat man nie Knochen zerhackt. Im Gegenteil, die wurden mumifiziert, denn der Zweck war die Wiedergeburt. Nicht aber bei den Mischwesen, die hat man alle zerhackt. Und halten Sie es für möglich, dass dieser Schädel bei dieser Mumie authentisch ist? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste dazu mal die Mumie endlich sehen. Und ich habe sie gar nie gesehen. Was mir auch noch auf den Nägeln brennt, ist ein in Sibirien gefundenes Stück Kohle, in dem ein angeblich 300 Millionen Jahre altes Zahnrad gewesen sein sollte, was dann Forscher in Vladivostok untersucht haben. Also auch eine Art prähistorisches Teil. Wurde also Radiokarbon datiert, dass es 300 Millionen Jahre alt sei. Ich kann darüber nicht reden, weil ich das Ding nicht kenne oder auch nie ein Bild gesehen habe. So, ich halte es für absolut möglich, dass man Dinge findet, technischer Art, die ja Millionen alt sind. Denn es gibt, zum Beispiel da und dort hat man eine Geode gefunden, zum Beispiel in Kalifornien eine Geode. In der Geode drin steckt ein Stift. So, und die Geode, die ist Jahrhunderte, Millionen alt. So, es gibt solche Dinge. Oder man hat an einem Kohleflöß hier, nicht allzu weit entfernt, da bei Linz, hat man ein Metallstück gefunden. Oder in Südafrika, in einer Grube, fand man so Metallkugeln. So, das ist alles möglich. Was hier nicht stimmen kann bei der Meldung, ist die Radiokarbon-Methode. Denn damit kannst du keine Millionen Jahre anmessen. So bei etwa 50.000 Jahren ist die Grenze erreicht. Was halten Sie von der Authentizität dieser berühmten sogenannten ägyptischen Glühlampe? Das ist in Dendera. So, der Tempel von Dendera in Ägypten ist eigentlich ein junger Tempel. Er stammt aus der Ptolemäerzeit, so Größenordnung 300 bis 400 vor Christus. Aber der Tempel steht auf einem uralten Sockel. Auf diesem Sockel standen schon drei andere Tempel. Und der älteste Sockel wird auf etwa 3000 vor Christus datiert. Und in diesem Sockel drin hat es ein paar unterirdische Kammern. Und in einer dieser Kammern drin ist an der Wand dieses Relief. Da sieht man so etwas, wenn ich es modern übersetze, es schaut aus wie eine Art Glühbirne. In der Glühbirne drin ist ein Glühdraht, könnte man sagen. Am Anfang eine Fassung, so wie aufgeschraubt quasi. Und von der Fassung läuft ein Kabel raus und das Kabel läuft in einen sogenannten Jetpfeiler rein. Ein Jetpfeiler, um sich ein Bild daraus zu machen, sieht etwa aus wie ein heutiger Isolator. So verschiedene Schichten übereinander. Jetzt sagt die klassische Archäologie, wir hätten es hier mit der Gebärmutter zu tun, mit dem Universum. Und im Universum die Gebärmutter, die Gebäre, den Osiris, den Urgott Osiris. Und was man hier sehe, dieser Faden, das ist ein Spermafaden. Nur, das ist so ein Unsinn. Zum einen, die alten Ägypter hätten gar keine Mikroskope gehabt, um den Spermafaden sichtbar zu machen, der Einzelner. Vergiss es. Zudem, das in der Glühbirne drin, es ist alles so weit, weit hergeholt. Mir scheint die Variante, es sei Elektrizität produziert worden, ganz vernünftig, denn man fand auch die Batterien, die dazugehören würden. Es gibt also Tongefäße, die man gefunden hat, zum Beispiel bei den Parthern, also 500, 600 vor Christus, und bei zwei, drei anderen Völkern. In den Tongefäßen drin waren zwei Metalllegierungen, also so eine Art Kolbe. Der Kolbe war hohl und zum Beispiel der Kolbe besteht aus Eisen und dann ein zweites, ein anderes Metall. Und da am Boden konnte man die Flüssigkeit noch nachweisen von Essig, also Zitronensäure, Weinsäure und so weiter. Das ist nichts anderes als ein galvanisches Prinzip. So funktionieren Elektrobatterien. Wir haben in Interlaken einen Park, der früher Mystery Park hieß, jetzt heißt der Jungfrau Park. Und da zeigen wir das im Modell und zeigen es also echt, tatsächlich. Wir lassen Zitronensäure rein und zwei verschiedene Metalllegierungen. Und dann siehst du gleich, der Meter springt sofort auf 2,5 Volt. So, es gibt Strom daraus. Gerade im Rahmen der ägyptischen Pyramiden wird ja oft gesagt, dass an der Spitze unter bestimmten physikalischen oder sonstigen Voraussetzungen, dass sich an der Spitze der Pyramide plötzlich ein Energiestrahl entwickeln könnte. Ich habe das auch gehört, aber nie gesehen. Ich habe es nie beobachtet. Gut, kommen wir nochmal zum Themenkomplex UFOs und Außerirdische in der heutigen modernen Zeit. Im Mai dieses Jahres, also noch gar nicht lange her, gab es eine aus meiner persönlichen Sicht äußerst spektakuläre Aussage des früheren kanadischen Verteidigungsministers Paul Hellyer, der auf einem Bürgerforum gegen Disclosure, also gegen Vertuschung, die Existenz von UFOs und Außerirdischen bestätigte, also höchstpersönlich. Er sagte, es gebe mindestens zwei oder drei lebende Außerirdische, mit denen die US-Regierung zusammenarbeite. Und soweit ich weiß, bezog er sich auch auf einen Physiker namens Charles Hall, der in einem australischen Fernsehinterview das auch so ähnlich bestätigt hat und gesagt hat, er sei auf der Area 51 gewesen und hätte dort auch mit diesen Außerirdischen Kontakt gehabt. Für wie authentisch halten Sie das? Ich habe die Aussage dieses ehemaligen kanadischen Verteidigungsministers auch gelesen und ich fand sie sehr vernünftig. Später habe ich gelesen, ihm sei widersprochen worden, er habe das nicht so gesagt, aber ist alles Unsinn. Schau, seit die Amerikaner und auch die Franzosen und die Engländer und so weiter ihre Geheimakten geöffnet haben, natürlich immer noch mit vielen Einschwärzungen, sind zwei, drei Bücher auf den Markt gekommen über UFOs, die verschlagen dir die Sprache. Die sind wissenschaftlich so blitzsauber dokumentiert, jede Kleinigkeit. Und die Betroffenen kommen alle selber zu Wort, also in Anführungs- und Schlussstreichen, dass dir wirklich also die Spucke wegbleibt. Das neueste dieser Bücher ist geschrieben von einem Dr. John Adams, der war amerikanischer Militär, hat so eine UFO-Gruppe geleitet und sagt, das war das und das haben wir gemacht. Dieses und jenes ist Unsinn und das stimmt. Und da gibt es zwei Fälle, weil Sie jetzt von dem kanadischen Verteidigungsminister reden, zwei Fälle, die in dem Buch aufgeführt werden, wo die Betroffenen zu Wort kommen. Der eine ist, war Gouverneur von Arizona, und zwar während 8 Jahren, also 2 Amtsperioden. Und er war früher Kampfpilot bei der amerikanischen Luftwaffe, wurde deshalb berühmt, weil er ein paar Feinde abgeschossen hat und wurde dann Gouverneur von Arizona. Und eines Abends, es war irgendwann vor etwa 7 Jahren, im letzten Jahr seiner Amtszeit, da läuten die Telefone und alles schreit, es sei UFOs, UFOs, was das sei, sie müssten Antwort geben. Ich halte nichts von UFO, er war Militärpilot. Dann rief seine Frau auch noch an, aber da über den Park sei was, sie sehe es von der Seite her, soll doch mal endlich rauskommen und so weiter. Widerwärtig ging er mit seinem Bürochef in einem Jeep, ging da raus und sah über den Park ein dreieckiges Ding schweben, ganz, ganz langsam, mit Absicht, als ob das Ding die Aufforderung mache, filmt mich doch endlich mal. Sind auch gefilmt worden und fotografiert worden. Er war völlig durcheinander, ihm war sofort klar, dieses Ding ist nicht von der Erde. Erst recht als ehemaliger Kampfpilot, das ist keine irdische Technologie. Ging ins Büro, die Journalisten drängten und drängten, am anderen Tag hat er eine Pressekonferenz gemacht und hat alles abgeleugnet, das sei nicht so, er habe mit der Luftwaffe gesprochen, die Luftwaffe habe sogenannte Flakers, das sind so Stördinger, runtergeworfen, was alles nicht stimmte. Jetzt ist er pensioniert und jetzt steht er vor die Kamera. Der Mensch heißt Fives Smithington und sagt, ich habe damals rabenschwarz gelogen, ich konnte die Wahrheit nicht sagen. Wir hatten in Arizona und politisch ganz andere Probleme. Es ging um Geld und Straßen und Wasser und Überschwemmungen. Er konnte die Bevölkerung nicht einfach wahnsinnig machen. Aber heute gesteht er und steht vor der Kamera. Man nennt das Ganze den Phoenix-Fall, der Phoenix-Fall. Steht vor der Kamera und sagt, ich habe rabenschwarz gelogen, es tut mir leid. Gelogen hat ja wohl auch immer die amerikanische Regierung, die bisher stets die Existenz des wohl geheimsten Militärgeländes der Welt, der Area 51, bisher immer bestritten hat und jetzt vor kurzem eingestanden hat, dass es das überhaupt gibt. Sie haben zwar behauptet, dass dort keine fliegenden Untertassen getestet worden seien, weil das ja auch diese Flugkörper, die in der Luft geflogen seien, von der Sonne beleuchtet gewesen seien. Das könnte also gar nicht sein, dass das natürliche Flugzeuge gewesen seien und keine so wie auch immer gearteten fliegenden Untertassen. Ist dieses, ich sag's jetzt mal, Teilgeständnis trotzdem ein Fortschritt? Immerhin schon das, nur die Area 51 war immer ein amerikanischer geheimer Stützpunkt der Luftwaffe und dort wurden immer schon Experimente aller Art gemacht. Jetzt gibt es unter den Autoren gibt's einen Typen, der heißt Andreas von Rethi. Und Andreas hat er früher als Knabe und junger Mann Astronomie betrieben. Er hat also Teleskope gebaut und die Sterne beobachtet. Und der Andreas war vor etwa 15 Jahren in der Nähe von Area 51. Man kann ja nicht zu. Und hat im nächsten Hügel, wo man noch zu konnte, das sind immerhin noch 20, 30 Kilometer, schlicht und einfach ein Teleskop aufgebaut. Wo man normalerweise Sterne anschaut, starrt er rüber und hat das vergrößert. Andreas hat Bilder geliefert von einer Piste. Plötzlich gab es ein Loch in der Piste. Dann ist etwas raufgefahren in dem Loch, wie ein Lift. Und blitzartig verschwunden. So, es sind geheime Dinge, die da erforscht werden und getestet werden. Ob es nun Außerirdische sind, kann so lange keiner mit Sicherheit sagen, als wir so ein verdammtes Ding nicht gesehen haben oder in die Hand haben. Der deutsche Atomphysiker Ilo Brandt von Ludwiger, dessen Namen Sie sicherlich auch kennen, hat schon vor vielen Jahren mit Hilfe von Radaraufzeichnungen nachgewiesen, dass es Flugkörper gibt, die zu Manövern in der Lage sind und die mit keinem einzigen von uns bekannten Flugzeug durchgeführt werden könnten und die auch noch ganz offensichtlich intelligent gesteuert sind. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Faktor. Das Ganze auch noch über dem militärischen Schweizer Luftraum. Ist die Schweiz in diesem Bereich da zugänglicher als Deutschland? Eigentlich nicht, nein. Wiederum beruhige ich mich auf einen Kollegen, einen Schriftsteller, der auch hier ist, das ist der Luc Bürgin. Luc Bürgin hat mal ein Buch geschrieben über UFOs in der Schweiz. Er ist den Piloten nachgegangen, die Swissair-Piloten, überhaupt die Piloten, die müssen nach jedem Flug einen sogenannten Pilot's Flight Report müssen die machen. Und da gab es verschiedene Fälle, wo Piloten, jetzt nicht die militärischen, der Zivilflugzeuge, gesagt haben, ja, wir haben das und das gesehen und das erlebt auf der Strecke. Und andere von anderen Airlines, die dort geflogen sind, haben es auch bestätigt. Offiziell wurde es nie. Man hat ihm auch von der Schweizer Armeeseite her gesagt, wir haben keine UFO-Akten, sie hätten nie etwas so gesammelt. Der Lück hat dann herausgefunden, dass es stimmt und doch nicht stimmt. Natürlich haben sie UFO-Akten, aber sie nennen sie gar nicht UFO-Akten. Sie haben einen ganz anderen Namen, ich weiß nicht mehr welchen. Und er konnte sie einsehen. So über der Schweiz gibt es solche Dinge. Nur die Schweizer Behörden sind diesbezüglich genauso stur wie alle anderen auch. Und was das Traurige halt ist, das ist die sogenannte Wissenschaft. Unsere Wissenschaftler sind normalerweise vernünftige Leute. Und jeder Wissenschaftler ist ein Spezialist auf seinem Bereich und darüber weiß er sehr, sehr viel. Und keiner der Wissenschaftler will sich lächerlich machen. Man will nicht hinaus und dass die Kollegen einem kritisieren, sagen, ja, fängt er jetzt an zu spinnen. So, wenn man mit UFO-Geschichten an Wissenschaftler kommt, dann sträuben die sich von Händen und Füßen, sie wollen nichts davon wissen. Vielleicht hören sie privat freundlich zu, aber offiziell, nein, das kann nicht sein. Es muss eine andere natürliche Erklärung geben. Es ist die Gesellschaft, die hier krankt. Es fehlt an Zivilcourage. Es fehlt am Mut, zu den Dingen zu stehen. Und kein Chefredaktor darf es wagen von einer seriösen Zeitung. Wenn zum Beispiel ein Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung jetzt irgendwie auf der zweiten Seite eine halbe Seite über UFOs bringt, und zwar positiv, da wird er zusammengeschissen von den Besitzern, darunter hat es auch viele Wissenschaftler. Hallo, was erlauben Sie sich eigentlich? Sie können doch sowas nicht machen. Sie können doch das Volk nicht verarschen, etc. So, es fehlt an Zivilcourage, an Durchsetzungsvermögen. In Deutschland oder in der Schweiz oder in Europa muss einfach demnächst irgendetwas passieren. Beispiel, so ein UFO zeigt sich über einem Fußballstadion. Und dann hast du 50.000 Leute, die nach oben starren und die Kameras sind auch schon da. Und das ist der Schlag, wo sie dann alle stottern, sagen, ja, bis jetzt konnten wir nicht so sein, nicht so sagen, weil wir es nie gesehen haben. Aber jetzt müssen wir dazu stehen. Kommen wir noch zu Möglichkeiten, die auch dieser deutsche Physiker Illo Brandt von Ludwiger, über den wir gerade gesprochen haben. Er sagt, er hält möglich Zeitreisen, Paralleluniversen, aus denen diese Wesen kommen. Ich bin hier absolut der Meinung von Illo Brandt von Ludwiger. Ich kenne ihn übrigens. Er ist ein hochintelligenter, sympathischer Mann und einer, der nichts mit Bluff oder Geschwätz am Hut hat, ein liebenswerter Denker, ein stiller Denker. Er sucht auch nicht unbedingt die Öffentlichkeit, nur wenn er gefragt wird. Und er hat durchaus recht, es kann sich um Zeitreisende handeln, es kann sich um Veränderungen handeln im Kosmos, es können irgendwelche, was weiß ich, Löcher entstehen, Wurmlöcher oder Bahnen oder Verbiegungen des Raumes. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Nur die Wissenschaft packt es nicht an. Auch wenn das Ganze eher orakelhaften Charakter hat, halten Sie persönlich, Erich von Däniken, es für möglich, dass es in naher Zukunft zu einem offenen Kontakt mit Wesen kommt, die schon mal hier waren oder deren Nachfahren vielleicht sogar unter Umständen auch sogar hier sind? Davon bin ich absolut überzeugt. Schau, wenn ein Baum reif ist, dann fallen alle Früchte vom selben Baum. Wenn ein Apfelbaum reif ist, dann fällt er nicht nur an einem Ort, sondern überall, wo es Apfelbäume gibt zu der Saison. Und die Geschichte ist reif. Sie ist jetzt reif geschossen worden durch Autoren, nicht zuletzt wie ich und viele andere weltweit, die dafür kämpfen. Und der Moment wird kommen, wo man endlich die Zivilcourage hat und eine Mehrheit der Bevölkerung, weißt du, die machen immer politische Messungen, was denkt das Volk etc., eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, halt, wir sind dafür. Und dann kommt es plötzlich aufs Tapet. Ich bin zurzeit überzeugt, wir werden beobachtet. Somebody is watching us. Aber die wollen noch gar nicht, dass wir es so groß offiziell sehen. Sie nehmen Rücksicht auf uns. Sie wollen uns nicht erschrecken und erschlagen. Sonst hätten wir Angst und würden das Gefühl haben, wir werden quasi wie eine Invasion übernommen. Und das wollen die nicht. Wir sind ja vom selben Stamm. Die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbild. Die kennen unsere Denkweise. Aber ich bin sicher, die werden sich demnächst zeigen. Dazu noch eine kleine Bemerkung. Alle Religionen der Vergangenheit und auch alle gegenwärtigen Religionen kennen den Wiederkunftsgedanken. Als die weißen Eroberer kamen, zum Beispiel nach Südamerika, Francisco Pizarro, nach Zentralamerika, Cortés, Hernando Cortés, da glaubten die Eingeborenen, die Weißen seien die längst erwarteten Götter. Sie haben schon jemanden erwartet. Später haben sie dann gemerkt, dass es keine Götter sind. Aber am Anfang immer geglaubt, das sind die Götter. Vor ihnen Bücklinge gemacht, auf den Boden geworfen. Auch auf den letzten Südseeinseln, also James Cook zum Beispiel auf Hawaii. Immer dasselbe. Jede Kultur der Antike kannte Wiederkunftserwartungen. Ja, und heute, ich bin christlich erzogen worden, beim Evangelisten Markus kann man nachlesen, dass Jesus wiederkommen wird. Die muslimische Weltgemeinschaft, genau dasselbe. Die wartet natürlich nicht auf Jesus, die wartet auf den Mahdi, der wieder Ordnung schaffen soll und bald kommen soll. die große jüdische Gemeinschaft, älter als die anderen, die warten seit über 5000 Jahren auf die Wiederkunft ihres Messias. Es wird weder ein Messias kommen, noch ein Mahdi, noch ein Jesus, sondern schlicht und einfach Außerirdische. Die haben seinerzeit, als sie sich verabschiedeten, einigen klugen Menschen gesagt, wir kommen dann wieder. Die Zukunft wird jetzt zeigen, wir kommen dann wieder. Das ist eingewandert ins religiöse Gedankengut bis auf den heutigen Tag. Und der Schock, der Götterschock wird der sein, ja, da ist was am Firmament, gewaltig, uns überlegen. Aber es ist nicht Jesus, kein Mahdi, kein Messias, nichts von alledem. Es sind schlicht einfach Außerirdische. Und wenn sie kommen, glauben Sie, dass dann womöglich, so wie es viele Leute behaupten, unsere gesamte Weltordnung zusammenbricht, dass die Börsen in den Keller gehen, dass es zu Chaos und Anarchie führt? Es wird zu Chaos kommen, aber speziell für die Gläubigen, für die, die stur eine Religion anhalten, weil die verlieren den Boden unter den Füßen. Aber wie ich am Anfang des Interviews schon sagte, man verliert den lieben Gott nicht. Die Schöpfung, die bleibt, der grandiose Geist des Universums bleibt. Das gibt dann schon wieder Halt. Aber die Religionen brechen definitiv in ihrer bisherigen Form zusammen. Man wird sie ersetzen durch einen neuen Glauben. Ich habe vor 30 Jahren mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Erscheinungen. Das war das einzige Buch, wo ich mich mit dem religiösen Gedanken auseinandergesetzt habe. Weniger mit Außerirdischen. Und dort habe ich auch gesagt, ja, was soll man denn machen? Tempel schleifen, Kirchen einstürzen? Nein. Lass das alles, diese grandiosen, wunderbaren Orte der Kunst, diese Gemälde, diese Stuckaturen und preist einfach die grandiose Schöpfung oder das, was ihr Gott nennt. So, man wird die Richtung ändern. Zum Chaos, Götterschock kommt es natürlich auch für die Wissenschaft. Denn die wollte ja nie was wissen davon. Die sagt, es gibt keine Außerirdischen. Wenn schon, sie können nicht kommen. Die Distanzen verunmöglichen das, etc., etc. Und für die bricht auch eine Welt zusammen. Nur die Wissenschaft ist intelligent. Die wird sich sehr, sehr schnell anpassen. Sagen, okay, jetzt haben wir Beweise für ein neues Modell. Kommen wir zum Schluss noch zu Ihrer Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI, kurz AAS, hoffentlich richtig zitiert. Und für die, die es nicht wissen, Sie hatten es ja schon vorher gesagt, SETI steht für die Suche nach außerirdischem Leben, Search for Extraterrestrial Intelligence. Sie sind heute mit der AAS hier in Ulm, Anlass ist der 40. Geburtstag der Gesellschaft. Dazu natürlich auch von unserer Seite her herzlichen Glückwunsch dazu und weiterhin alles Gute für die nächsten 40 Jahre mindestens. Beschreiben Sie doch mal in ganz kurzen Zügen die Arbeit dieser Gesellschaft noch. Leider gibt es offiziell, ich meine an keiner Hochschule der Welt, ein Forschungsgebiet oder eine Fakultät, die sich mit diesem Thema befassen müsste. Also muss man es immer noch auf privater Ebene machen. Die AAS ist gegründet worden vor 40 Jahren in den USA von einem amerikanischen Rechtsanwalt. Der war an einem meiner Vorträge, die ich damals hatte an Hochschulen in den USA, und kam zu mir und sagte, man muss doch irgendwas machen. Und er meinte dann noch, wenn wir sehr viel Geld hätten, dann könnten wir an eine Uni, denn sehr oft entstehen neue Forschungsbereiche, einfach weil sie gesponsert werden von irgendwem Reichen. Aber wir hatten niemanden, der so reich ist, weil da braucht man schon gleich ein paar Millionen. Also haben wir die AAS gegründet, eigentlich als kleiner Club. Inzwischen hat die AAS international etwa 9000 Mitglieder in den USA und hier. Aber wir sind immer noch eine Forschungsgesellschaft, wo jeder einzeln forscht. Natürlich bemühen wir uns, die Resultate dieser Forschungen zu veröffentlichen. Also ich selber bin schuld, dass Autoren wie Hartwig Hausdorff, der da oben ist, Luc Bürgen, dass die überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen sind, weil ich mit den jeweiligen Verlegern gesprochen habe. Macht das, sollte das tun so. Aber jeder forscht immer noch in seinem Fachbereich. Und wir veröffentlichen einfach. Das Ziel natürlich, das Fernziel ist, vielleicht finden wir mal einen Sponsor oder durch irgendeinen Grund, ein UFO zeigt sich beim Fußballstadion, haben wir plötzlich so viele Mitglieder, dass wir einer Universität anbieten können. Wir behandeln jetzt den Bereich, wir haben die notwendigen Fachleute dazu und wir können das auch finanzieren. Und dann wird es langsam offiziell. Dauert alles seine Zeit, nichts kommt von heute auf morgen. Arbeiten Sie auch mit der amerikanischen SETI zusammen? Natürlich, die sind eine Tochtergesellschaft, eine von uns oder umgekehrt, das spielt gar keine Rolle. Aber es gibt noch etwas, was man in der Öffentlichkeit nicht kennt, und das ist die Erich von Däniken Stiftung. Die Stiftung, die sammelt Geld. Im Moment hat sie wenig, aber sie hatte mal eine halbe Million. Und dieses Geld wird stur eingesetzt für wissenschaftliche Forschung, die wir nicht selber betreiben. Also Beispiel, wir alle kennen die berühmte Wüste von Nazca in Peru. Das sind diese riesigen Linien im Boden. Und wir kennen die archäologischen Vorschläge, was das alles gewesen sein kann. Jetzt kommt die Erich von Däniken Stiftung und stellt eine Reihe von Fragen, die Archäologen nicht stellen. Zum Beispiel, gibt es in dieser Wüstenfläche irgendein Element, irgendein chemisches Element, das nicht dahin gehört? Einfach nichts zu suchen hat. Findet man auf den Linien eine Veränderung des Magnetfelds? Das sind Fragen, die stellt kein Archäologe. Gibt es vielleicht irgendwo, kann man zum Beispiel die Elektrizität im Boden messen, die Leitfähigkeit des elektrischen Stroms, wenn ich 200 Volt auf einen Tisch jage und dann messe ich an einer anderen Stelle, ist der Strom geflossen auf den Tisch. Wenn der Tisch aus reinem Holz ist, fließt der Strom kaum. Oder wenn er aus Keramik ist, fließt der Strom überhaupt nicht mehr. Das sind Isolatoren. So im Sand, wie der Wüste von Nazca, fließt eigentlich kein Strom. So die Stiftung wollte wissen, gibt es einen Unterschied in der Messbarkeit des elektrischen Stromwiderstandes auf den sogenannten Linien und nebendran etc. Diesen Auftrag haben wir der Technischen Hochschule in Dresden gegeben. Und die Dresden haben den Auftrag angenommen, haben sich dann zusammengesetzt mit der Universidad Católica in Lima, Peru, weil es Peruaner brauchte wegen den Bewilligungen. Das Ganze hat jährlich von der Enniken-Stiftung rund 160.000 Euro gekostet, die wir anstandslos bezahlt haben und den Wissenschaftlern gesagt haben, ihr geht und macht die Messungen. Das Resultat ist offen. Wir diktieren nicht, was rauskommen muss. Wir wissen es ja gar nicht. Und es kam etwas raus. Zum Beispiel die Leitfähigkeit des elektrischen Stroms auf den sogenannten Pistas, den Linien, ist 8000 Mal höher als nebendran im Sand, wo der Strom überhaupt nicht leitet. Oder man hat Magnetfeldveränderungen gefunden. Man weiß auch, wie tief, 8 Meter tief, aber man darf nicht bohren. Du darfst kein Loch machen in der Wüste von Nazca. Wir hatten gefragt, gibt es irgendetwas, was nicht dahin gehört? Es gab an bestimmten Stellen Ansammlungen hochgiftig von Arsen. So, wenn jemand das nicht weiß und da rumkratzt und dann die Hände in den Mund steckt, ist er gleich tot. So, woher kommt diese Arsenansammlung? So, es gab etwas. Wir wissen inzwischen, in Nazca stimmt einiges nicht. Was wir nicht wissen, ist, warum. Das ist die nächste Runde. So, das ist eine Organisation, die nur wissenschaftliche Arbeit verteilt, sie selbst nicht ausführt. Herr von Däniken, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir haben heute einige Leute mehr von der Tragweite und Bedeutung der Themen für uns alle interessiert gemacht. Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir weiterhin alles Gute und auch für Ihre Stiftung und für die AAS. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei euch. Ihr seid kluge Leute. Tschüss. Dankeschön. Das war das Interview mit Erich von Däniken anlässlich des One-Day-Meetings der Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI, kurz AAS, vom 26. Oktober 2013 im Ulmer Kongresszentrum. Mehr Informationen zu diesem Thema gibt es auf www.sagenhaftezeiten.com. Das Interview führte Caleb Hauser. Besonderer Dank gilt Ramon Zürcher und Anja Schulz für die Unterstützung. Mein Name ist Paolo Percoco. Vielen Dank fürs Zuhören. Radio 3FM, 100.6.